gleich verhassten Gruft, und gar des Todes Schmerz sich nicht entsetzet. Das macht Christus wahr, Gottes Sohn. Süßigkeit den Geist ergötzet, den du mich, Herr, hast sehen lassen. Da in erfüllter Zeit ein Glaubensharn das Heil des Herrn umfinge. Und machst bekannt von dem erhabenen Gott, dem Schöpfer aller Dinge, dass er sei das Leben und Heil der Menschen, Trost und Teil, ihr Retter von Verderb im Tod und auch im Sterben.